Ein Reporter der Evening World beschrieb, was als nächstes geschah. Seiner eigenen Darstellung zufolge traf dieser Reporter Petrosino an jenem Nachmittag in der Mulberry Street. Die beiden gingen ein Stück spazieren. Da blieb Petrosino plötzlich vor einem Restaurant stehen. 108 Mott Street. »Ich esse hier zu Mittag. Kommen Sie«, sagte er. Und die beiden stiegen hinab in eins der Kellerlokale, wie es sie zuhauf im Viertel gab. Petrosino setzte sich an einen Tisch neben der Tür und studierte nonchalant die Speisekarte, wobei er immer wieder zu sechs schurkisch aussehenden Männern linste, die um einen Tisch an einer Seitenwand des Lokals versammelt waren. Einige standen, andere saßen, doch alle waren versunken in geradezu anbetender Aufmerksamkeit für einen dürren, verwegen dreinblickenden Italiener, der eine tiefe Narbe vom Mundwinkel bis zum linken Ohr im Gesicht trug. Die Männer schmeichelten dem Ehrengast auf Italienisch, und der sonnte sich in seinem Ruhm. Der Reporter hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Hungrig studierte er die Speisekarte und plauderte mit Petrosino. Nachdem dieser die Karte überflogen hatte, berührte er den Reporter sanft am Arm, wie einen ins Programmheft vertieften Freund im Theater, wenn sich der Vorhang öffnet. Der Detective erhob sich, den Blick auf die sich unterhaltenden Männer gerichtet. Auf einmal rief er »Alfano« mit donnernder Stimme wie einen buckelnden Hund, der Raum verstummte. So respektlos angesprochen zu werden, war der Capo dei Capi nicht gewohnt. Er fuhr hoch und wirbelte herum. Die übrigen Camoristi, die Petrosino gewiss sofort erkannt hatten, rührten sich nicht. Vor den Augen des staunenden Reporters schritt Petrosino quer durch den Raum zu Alfano und verpasste ihm eine saftige Ohrfeige. Alfano taumelte zurück gegen die Wand und sackte davor zusammen wie eine Marionette. Rasch drückte Petrosino sich an den anderen vorbei und verpasste Alfano eine zweite Ohrfeige und noch eine dritte. Dann packte er den Capo am Kragen und zerrte ihn die Zehen nach unten in Richtung des sprachlosen Reporters. Als einer der Camoristi ihm in den Weg trat, blaffte Petrosino, »Schleich dich, sonst landest du zusammen mit diesem feigen Hund im Gefängnis.« Und das, obwohl, wie der Reporter hinterher erfuhr, die Männer allesamt entweder tatsächliche oder angehende Mörder und bewaffnet waren. Auch Alfano hatte ein Messer im Hosenbund versteckt. Zeitungen von Salt Lake City über Los Angeles bis hin zum kleinen Paducah in Kentucky berichteten über die Verhaftung. Sonderbare Geschichte um Ganoven-Chef, der als Heizer nach Amerika kam. Wenige Tage später setzte Petrosino seinen Gefangenen in ein Schiff zurück nach Le Havre, von wo aus man ihn nach Neapel brachte. Die 5 Jahre später endlich beginnende Verhandlung wurde auf die gesamte Führung der Camorra ausgeweitet. 47 Angeklagte, darunter 27 Bosse, wurden wegen Mord, Korruption, Körperverletzung und anderer schwerer Vergehen angeklagt. Italien war wie vom Donner gerührt. »Seit der Affäre Dreyfus«, resümierte ein Journalist, »hat kein Prozess sein ganzes Land derart bewegt.« Nach 17 Monate dauernden Anhörungen, protokolliert in 63 Bänden, wurden die Angeklagten für schuldig befunden und zu 354 Jahren Haft verurteilt.